willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts. Diesmal die Ausgabe 179. Jetzt schneit es aber. Genau. Ja, ein Thema heute. Androiden unterm Baum. Und natürlich auch, was man sonst noch für den kleinen Geldbeutel alles so für so ein Android-Fan alles organisieren könnte. Ja. Dann News natürlich wieder voll mit Updates. Ja, kann ich gar nicht alles sagen heute. Aber naja, gut, ich meine, sind ja auch meistens ganz winzige Updates. Ja. Community war auch wieder aktiv, wundert mich eigentlich in dieser Jahreszeit. Ne? Hier so kurz vor Weihnachten, danke. Und natürlich die App der Woche wieder. Ja. Aber jetzt gleich erstmal zum Thema Androiden unterm Baum, klar. Was ist denn so das, was den Android-Fans Herz so zum am Schlagen hält? Ja, genau. Was kann man denn so holen? Ja. Also für Leute, die noch keine Android-Geräte haben oder vielleicht ein neues brauchen, ja, da wäre mein Vorschlag beispielsweise Nexus 5, ja, oder Nexus 7. Mit den beiden Geräten kann man eigentlich selten was verkehrt machen, denn die Geräte sind relativ zukunftssicher. So kann man zumindest davon ausgehen, dass bis zum Jahresende der Frustfaktor niedrig genug sein wird. Ja. Es wird für die beiden Modelle noch 18 Monate oder fast 18 Monate Updates geben. Ja. Und von daher ist man da zum sicher. Nexus 7 ist ja ein sehr beliebtes Tablet, ist auch sehr, sehr gut, auch vom Display her. Das Nexus 5 ist eben ja für die nächste Zeit noch zukunftssicher. Die Leistungsdaten von beiden Geräten sind auch so gut, dass es normalerweise für fast alle Anwendungen ausreichen wird. Oder ich würde mal sagen, für alle normalen Android-Nutzer wird das auf jeden Fall ausreichen. Ja, und das ist ja auch das Wichtigste. Einmal habe ich einen Fehler gemacht und habe jemanden Gerät geschenkt, das gerade so ausreichend war. Und ja, Fakt ist, nach 8-9 Monaten kam dann das große Jammer. Google Maps funktioniert nicht mehr richtig, das funktioniert nicht mehr richtig, das ist nicht mehr schnell genug, mein Handy braucht Ewigkeiten, wenn ich ein Hangout eintippe, wenn ich Hangouts aufrufe, dauert es erstmal 20 Sekunden, bis ich überhaupt lostippen kann. Ja, und so weiter. Deswegen nicht am falschen Ende sparen. Nexus 5 und Nexus 7 ist für die schenken, ja, ja, auch noch gut, die sind nämlich relativ günstig sogar. Ja, also gut und günstig, ha, ja, das ist das perfekte Geschenk, ja, für beide. Ja. Wenn Leute besonders im Amazon-Universum sind, das heißt zum Beispiel massenhaft E-Books schon auf vorhanden sind, ja, gekauft wurden, oder man eine riesige Musiksammlung auf der Amazon MP3 Cloud hat, etc., etc., dann kann man für so eine Person auch mal überlegen, ob nicht ein Kindle Fire HD oder HDX interessant wäre. Ja, gerade der Kindle Fire HD ist momentan im Angebot, wenn ich es richtig weiß, für 129, also ab 129. Ich gucke nochmal schnell nach. Und das ist ja auch eine gute Sache. Ich meine, wo kriegt man schon ein Tablet für den Preis her? Genau, Kindle Fire HD 7 Zoll für 129 Euro fängt es an mit 8 GB Speicher, WLAN. Ist die 8 GB Speicher ist auch nicht ganz so schlimm, weil Amazon speichert die Sachen, die man damit kauft, auf oder in der Cloud, und man kann sie also auch beim Bedarf abrufen, muss nicht alles auf dem Gerät haben. Das ist also auch so eine gute Geschichte. Der Fire HDX ist zwar um einiges teurer, aber natürlich für die etwas verwöhnteren User, die etwas mehr Leistung brauchen, ist, wie schon eben gesagt, vielleicht auch dann im Hinblick auf die Nutzbarkeit für Apps, dass es etwas länger geht, ja, Also die Content-Sachen bei Amazon sind kein Problem. Die werden auch nicht so schnell geupdatet wie jetzt zum Beispiel die Sachen von Google. Ja, von daher, und das ist leider momentan wirklich, muss man so sagen, dann eben sicherer, dass es auch funktioniert. Nämlich die Aussage, was viele machen, ja, warum brauche ich denn immer ein schnelleres Gerät? Die Software, die ich zum Kauf hatte, die läuft ja auch noch. Na, und das ist eben falsch, ja. Wenn man mal überlegt, wie groß zum Beispiel Google Maps war vor 2 Jahren und wie groß es heute ist, dann ist einem, wird einem schlagartig bewusst, dass man heutzutage ein wesentlich stärkeres Handy braucht als noch vor 2 Jahren. Von 3 Jahren möchte ich gar nicht sprechen. Wenn man eben ein Update macht, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Update auch für neuere Geräte gedacht ist und auch hier greift dann eben Googles Update-Politik 18 Monate. Das heißt, hier wird geschaut, das Update für Geräte 18 Monate läuft vernünftig, alles andere muss man halt mal gucken. Ne? Ja, und leider ist das immer öfters der Fall, dass dann die älteren Geräte gucken. Könnt ihr euch ruhig mal in den Foren umgucken, alles voll mit von wegen, tja, nach dem Update funktioniert das nicht mehr richtig, weil es eben zu langsam ist, ja, stürzt ab, Timeout und so weiter, tja. So ist es, bleibt nichts gleich, seitdem man macht keine Updates. Ah, das ist auch wieder nichts. Also immer dran denken, ja. Aber bei Amazon ist es halt so, dass die Content-Sachen kaum verändert werden, so dass man auch ein Kindle Fire HD in 2 Jahren, obwohl er eigentlich schon eine Zeit auf dem Buckel hat, ja, auch noch durchaus nutzen kann. Nur eben für die Apps, die es im Amazon App Store gibt, da gilt es natürlich das Gleiche wie für alle anderen Android-Geräte auch. Ja, zeitlich muss man da eben aufpassen. Jetzt hat natürlich nicht jeder das Geld und auch oder macht auch nicht Sinn, Hardware zu verschenken, wenn zum Beispiel derjenige jetzt gerade ein neues Nexus 5, ja, Nexus 7 hat, freut sich darüber, ja, und oder ein Kindle Fire. Da gibt es eben auch noch andere Möglichkeiten, wie man solche Android-Fans einen melancholischen Gesichtsausdruck, ja, hinzaubert. Beispielsweise mit Guthaben kann. Ja, ich weiß, es ist verpönt manchmal, aber ich meine, in letzter Zeit meine ich zu denken, dass es im Kommen ist. Ja, also ich höre immer wieder, ja, ich habe Gutscheine verschenkt, ich habe Gutscheine verschenkt, ich habe Gutscheine verschenkt. Warum auch nicht? Man kann sich das kaufen, was man will, ja, und ist nicht gezwungen, das zu nehmen, was man eben geschenkt bekommt, ja. Ist, warum also nicht, ja? Guthaben kann gibt's sowohl für die Geräte von Google, für Play Store, ja, 15 Euro, 20, 25 Euro beispielsweise, ja, das sind die interessanten Sachen. Und da freut man sich auf jeden Fall, weil man da vernünftige Sachen damit anfangen kann. Diese Guthabenkarten sind nicht nur für Apps zu nutzen, sondern beispielsweise auch für Google Play Lieder zu kaufen oder E-Books zu kaufen auf den Android-Geräten. Also weit gefächert, da kann man eigentlich kaum was falsch machen. Seitdem jemand lehnt aus, also kategorisch ab, etwas zu kaufen im Google Play Store. Ja, das müsst ihr dann selbst wissen, aber ich denke mal, die meisten werden froh sein, wenn sie sich was kaufen können. Guthaben kann gibt es natürlich auch für Kindle Fire. Da muss man natürlich aufpassen, dass man hier nicht die Play Store Guthabenkarten kauft. Damit können Kindle Fire Besitzer eigentlich nichts anfangen, sondern da muss man dann eben darauf achten, dass man Amazon Gutscheine besorgt, kauft, dass eben die benutzt werden können und die funktionieren dann ebenfalls nicht nur für jetzt diese Content-Produkte wie zum Beispiel Musik, ja, E-Books für den Kindle Fire und so weiter. Nein, mit diesen kann man sogar auch noch alle anderen Produkte von Amazon kaufen. Also da ist natürlich noch ein bisschen ja, sagen wir mal, die Möglichkeit ein bisschen breiter gefächert, ja. Und da könnte man sich auch etwas kaufen, was als nächste Empfehlung, ja, Geschenkempfehlung, hier auf meiner Liste steht, und zwar einen externen Akku. Ja, externer Akku, immer wieder beliebt, egal was für ein Handy, Was für ein Smartphone, muss man sagen, ja. Denn die haben alle ein Problem, der Akku hält einfach nie lange genug, ja. Vor allem, wenn man das intensiv nutzt oder mal unterwegs ist. Beispielsweise ich beim Geocachen habe immer das Problem, ja. Obwohl ich normalerweise mit 2 Tage, wenn ich es normal benutze, mit meinem Handy rumkomme, was gar nicht mal schlecht ist für ein Smartphone, da gibt's viel Schlimmeres. Da gibt's Leute, die haben maximal 8 bis 10 Stunden, ja. Trotzdem, wenn ich cachen gehe und die Geocaching-Applikation ist offen, dann ist der Akku sagen wir mal 8-9 Stunden, ist so weit drunter, ja. Und ich benutze das noch nicht mal zum Orten vom Cache, dafür habe ich ein externes Outdoor-GPS-Gerät. Und dann ist der Akku leer. Ja, wenn man das dann auch noch zum Orten benutzt, dann kann man kaum 3-4 Stunden mit im Wald rumlaufen, ohne dass der Akku leer ist. Ja, und dann ist man im Wald. Wunderbar. Und dann kommt eben der externe Akku zum Einsatz. Drauf achten, am besten nicht weniger als 2000 mAh Stunden nehmen. Das ist eigentlich wichtig, weil die meisten Smartphones heutzutage an diese Grenze rankommen. Es ist auch so, dass man es nicht genau sagen kann. Also wenn das Handy jetzt zum Beispiel 1800 mAh hat, dann heißt es nicht, dass man es mit einem 2000 mAh externer Akku auch tatsächlich bis zum Rand voll kriegt. Normalerweise ist dann so bei 92-95% Schluss. Ja. Es hat einfach damit zu tun, dass es Verluste gibt beim Laden, ja, und dass dann am Ende auch die Stärke nicht mehr ausreichend ist, für den Akku weiterzuladen. Ja. Also deswegen aufpassen. Aber normalerweise ist für 2000 mAh Stunden ist schon wieder für einiges gesorgt. Ja. Selbst wenn das Gerät dann mehr hat als 2000 mAh Stunden, ist der Akku dann eben soweit schon wieder aufgeladen. Je mehr, desto besser, das ist klar. Es gibt sehr viele Geräte, ich habe schon gesehen, mit bis zu 9600 mAh-Stunden, das ist auch kein Problem, könnt ihr ruhig mehr nehmen. Das bedeutet dann, dass ihr das Gerät zum Beispiel mehrfach laden könnt, ohne dass ihr den externen Akku wieder laden müsst. Der wird ja natürlich daheim dann aufgeladen über zum Beispiel USB oder mit einem externen Ladegerät, geht meistens etwas schneller, und dann ist es ist der Akku wieder einsatzbereit und man kann ihn wieder mitnehmen zur nächsten Tour. Ja, so ist eigentlich sichergestellt, dass einem dann unterwegs nicht der Saft ausgeht auf dem Smartphone. Und das gilt auch für alle anderen Geräte mit USB-Anschluss, mit Einschränkungen, wenn eben stark genug ist dieses Auflade, dieser externe Akku, den kann man auch zum Beispiel fürs Tablet nehmen, ja, zum Aufladen. Also da ist eigentlich im Prinzip alle Geräte, die man mit USB aufladen kann, kann man dann auch mit diesem externen USB oder mit dem externen Akku aufladen. Super Geschichte, sollte eigentlich bei keinem im Rucksack oder in der Tasche fehlen, so ein Notakku. Der hat schon viel gebracht bei mir. Ja, ich habe einen, der hat etwa 5200 mAh Akku, damit kann ich etwa 2,5 Mal das Gerät aufladen. Und wie gesagt, super. Ja, da werden sich auch die meisten drüber freuen. Dann wer mal externer Lautsprecher möchte, ja, der kriegt zwar für iPhones und Konsorten alle möglichen Sachen, ja, aber für Android ist es immer noch mau, ja, die Angebote an externen Lautsprechern, die speziell für Android sind. Philips ist da glücklicherweise immer noch mit dabei. Und deswegen auch eine Empfehlung, wenn ein Android-Fan hier einen externen Lautsprecher sucht, guckt euch mal bei Philips um. Die haben recht gute im Sortiment, verschiedene Größen und dann entsprechend natürlich auch verschiedene Preisregionen. Und ich glaube, es geht los bei 99 Euro und geht dann eben weiter bis zu 199 Euro, wenn ich das weiß, hier Marktpreis. Ja. Also da gibt es zum Beispiel das Philips AS111 Docking-System mit Micro-USB-Anschluss. Ja. Da ist auch eine Uhr, Wecker integriert und auch eine Internetradio-App, also richtig schön. Das kommt dann auf etwa 99 Euro. Ja. Und das größte davon ist der Philips AS851. Ja. Der kommt sogar auf, glaube ich, 229 Euro, wenn ich es richtig weiß. Das ist also eine Riesenbox schon. Ja, entsprechend natürlich dann gute Soundqualität. Mit einem Equalizer auch eingebaut. Ebenfalls ein Wecker und Internetradio-App. Das wird dann auf dem Display dann hier genutzt. Und es gibt auch noch ein Zwischenteil, glaube ich. Das kostet, glaube ich, um 129. Ja. Und ihr erkennt die Geräte, weil die in schönen, freundlichen, grünen Android-Roboter eben auch offiziell als Logo führen. Auf der Verpackung und auch am Gerät angebracht. Kann man allerdings wegmachen, so ein Aufpapper ist das. Und dann seht ihr auch, dass es speziell für die Android-Geräte gedacht ist. Ja. Und last but not least, wie es immer so schön heißt, ja, Fanware. Fanware ist jetzt sehr beliebt und sehr schwierig zu bekommen, auch in Deutschland. Teilweise total im Trend sind diese kleinen Android-Roboterchen, die man hier kaufen kann. Und die sind immer sehr, sehr sagen wir mal, schön. Ja, gibt's in allen möglichen Ausführungen. Ich habe auch so zwei Stück geschenkt bekommen. Danke dazu, ja. Und freut mich. Aber man kann auch selbst zum Beispiel kreativ werden, ja. Als Hinweis, der Android-Roboter, der ist unter einer Creative Commons License veröffentlicht, ja. Und mit der App Androidify beispielsweise, Androidify, da könnt ihr auch selbst einen eigenen Android gestalten, ja, nach eurem Gutdünken könnt ihr zum Beispiel einen Android machen, der so ein bisschen aussieht wie vielleicht euer Kumpel, den ihr beschenken wollt, ja. Und das könnt ihr dann abspeichern, ja, die Bilddatei übertragen und dann zum Beispiel bei Spreadshirt.de euch damit ein T-Shirt oder eine Mütze oder ähnliches drucken lassen, ja, wie gesagt, da der Android-Roboter unter einer Creative Commons License fällt, ist es für einen Privatgebrauch unbedenklich. Ja? Und dann könnt ihr euch da was ganz, ganz Tolles machen lassen für jemanden. Ich sag euch, das kommt oft sehr, sehr gut an, weil das ist etwas, was nicht jeder hat. Das sind alles Unikate und wenn das zum Beispiel gut gemacht ist, wie eben Spreadshirt das macht, so eine Mütze, ich sag's euch, Wahnsinn, ich hab vor zwei Jahren, ich weiß nicht, eine Mütze geschenkt bekommen, die ziehe ich jetzt immer noch so gern an, ja. Es steht sogar mein Name unter dem Android-Roboter drauf, ja. Und das macht riesen Spaß und deswegen das als großer Tipp, ja, wenn ihr mal was Kleineres verschenken wollt, dann guckt euch mal das an, die Lizenz von dem kleinen Roboter macht's möglich. Gut, ist schon ein ungewöhnliches Thema gewesen, gell? So Weihnachtsgeschenke. Aber bei mir heißt das ganze Jakustennachten. Das werdet ihr auch noch erfahren, was es damit auf sich hat in der nächsten Folge. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen bis Weihnachten, aber Geschenke muss man vielleicht jetzt schon kaufen. Ne? Ja. Aber okay, ich dachte zwar mal an der Zeit, ja, das jetzt zu tun. Ehrlich gesagt, ich habe auch die Woche wirklich ein Problem gehabt, ein großes Thema zu finden. Weil jetzt so vor Weihnachten ist das, naja, nicht ganz mehr so in der Presse offenbar. Da werden keine großen Sachen mehr gemacht. Und man kann zwar künstlich was aufbauschen. Ne? Sicherlich wird auch mal Sailfish OS ein Thema sein, aber ich finde, es ist noch nicht ganz reif dafür. Ja? Aber Yola hat jetzt, und damit komme ich zu den News, ja, ha, fliegender Wechsel, Leute, Wahnsinn, ja. Yola hat jetzt das erste Phone ausgeliefert, oder liefert die ersten Phones aus mit dem Sailfish OS. Yola ist übrigens eine Firma, die auch von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern gemacht wurde. Man kann also hier erwarten, dass so ein bisschen Nokia-Style mit reinkommt. Und wenn ihr euch das Handy anguckt, dann finde ich, kann man es auch gleich erkennen. Ja. Sailfish OS ist ein Derivat, wenn man so will, von Android. Ja, ich sag's ganz einfach mal, ganz frech. Ja. Ein Riesenvorteil ist, Android-Applikationen laufen da drauf. Ja, aber es ist ein eigenes System. Das Telefon selbst, da bin ich ein bisschen zweigeteilt. Also es ist wirklich schön optisch und die Oberfläche, die Sailfish-Oberfläche finde ich also wirklich ganz toll gelungen. Ja, und die technischen Daten von dem Gerät sind dann ein bisschen wieder, naja, okay, aber vielleicht wissen die halt besser, was das Sailfish OS für Anforderungen hat. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr stark optimiert ist, weil ja eben auch darauf geachtet wurde, dass es eben ein eigenes System ist. Und da ist eben ein 4,5 Zoll Display, QHD Display, IPS mit Gorilla Glass, 5 Punkt Multitouch, dann 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus ist halt wirklich nicht ganz so toll. Gut ist die 2-Megapixel Front-Facing-Kamera. 16 GB Speicher ist eingebaut. 1 GB Hauptspeicher. Das ist für ein Android-Handy wäre das jetzt nicht ausreichend. Beim Sailfish OS weiß ich es eben nicht. Ja, das könnte auch mehr als ausreichend sein, das 1 GB, je nachdem, wie das eben optimiert wurde. MicroSD-Kartenslot ist vorhanden auf jeden Fall. Das ist auch gut. Sailfish OS ist noch in der Beta-Version. LTE ebenfalls vorhanden. Das dürfte wieder den Markus freuen, ja. Und mit einem Gewicht von 141 Gramm ganz gut. 9,9 mm dick, auch das ist in Ordnung. Preis 399 Euro ist sicherlich nicht jetzt zu teuer dafür. Ja, also wirklich, es ist eine tolle Sache. Ich werde auch nochmal darüber genau sprechen, aber jetzt als News ist jetzt ausgeliefert, wer sowas bestellt hat, dann müsste es jetzt bald bekommen. Ob es noch vor Weihnachten klappt, ja, einige werden es bestimmt bekommen, andere müssten sich vielleicht sogar noch bis Januar gedulden. Ah. Das Google Plus Update, ja, das gerade kam vor 2-3 Tagen, was. Das hat ein bisschen für Ärgerung und Verwirrung gesorgt zuerst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Google muss aufpassen, dass sie mit ihrer Staged Updates oder Stage Update Politik, ja, das heißt das Ausliefern von Updates in Intervallen für bestimmte Benutzer, sich nicht selbst schädigen. Ja. Ich finde es okay, bei OS-Updates ist es verständlich. Ja, also wenn zum Beispiel eine neue Android-Version kommt, ist es ja verständlich. Aber bei Apps, da kann es nicht sein, dass es über 24 Stunden dauert, bis man eine App upgraden kann oder updaten kann. Ja. Während andere beispielsweise die Apps schon längst bekommen haben, das geht überhaupt nicht. Dann auch noch so Promotion Posts bei Google Plus machen, ja, wie das Stefan Keuschel das gemacht hat, ja. Normalerweise ist das super gut und deswegen ist man ja auch bei Google Plus, ja, und verfolgt die Leute, um eben das Neueste dazu erfahren. Aber nicht, wenn das Neueste dann auf einmal für das Gerät, das man hat, nicht gibt, beziehungsweise nicht für das Gerät, für ein Nexus-Gerät, sondern es gab schon für das Gerät, nur eben noch nicht für den Nutzer, also ich war auch davon betroffen, ja, das heißt, ich habe das gesehen, ja, und dann habe ich gelesen, ach, bei einigen, ja, super, das funktioniert toll, ja, und dann kamen die Updates, ja, geht bei mir nicht, bei mir, ich habe noch die Version, kriege ich im Store angezeigt, und dann habe ich geguckt, ja, und tatsächlich, auch bei mir wurde noch die alte Google Plus Version angezeigt, und das hat gedauert, und erst nächsten Tag, ja, habe ich dann auch die neueste Version bekommen, und obwohl schon viele, die vorher gehabt haben. Das kann nicht sein, sowas. Das bedeutet auch Frust pur. Und so wird dann aus dem superguten schönen Gimmick, was ganz toll ist und was ich ganz toll finde, dass Google das gemacht hat, ja. Diese Funktion bei Google Plus wurde eingebaut, dass wenn man sich ein Bild anzeigt und schüttelt das Telefon, das dann anfängt zu schneien, schüttelt man nochmal, kann man das Bild abspeichern. Das ist doch fantastisch, wunderbar. Das sind lauter so kleine Gimmicks, die eben Android sympathisch machen, ja, und dass Google da dann denkt, das ist toll. Aber genau diese Sympathie kann ihn wirklich in Ärger umschlagen, wenn man genau dieses Schöne, dieses Kleine, was das so das Android-Leben so schön macht, ja, für einen nicht greifbar ist, ja, weil es mal wieder Google versaut hat mit den Updates, ja. Also das ist wirklich frustrierend ohne Ende und so kann man eine gute Idee genau ins Gegenteil ummachen, weil es waren hier etliche Leute sauer, frustriert, und ich muss sagen, ich war auch ziemlich sauer, ja, deswegen, warum? Man hat eine witzige Funktion, würde es gern nutzen und dann geht's nicht, ja. Und dann fangen wieder die Leute an, hier in den Kommentaren bei dem Post konnte man es auch sehen, ja. Inoffizielle Updates zu machen, wie zum Beispiel bei Android Police gab es dann die neue Google Plus Version, ja, mit dem mit der Nebenwirkung, dass dann die Locations-Dienste nicht mehr funktionierten. Wenn man die aufgerufen hat, stürzt das Gerät ab, ja. Und das seht ihr, das ist alles einfach nicht mehr okay für normale Benutzer. Die wollen einfach nur den Fun haben, ja, und dann kommt das Update nicht und dann versuchen die das separat zu installieren, dann stürzt ihnen das Gerät ab, dann versauen sich das Gerät mit diesen Updates. Also, es tut mir wirklich leid, das ist Mist. Ja, das ist Mist, sowas. Ja, das macht man einfach nicht. Vielleicht einen Serverpark aufrüsten oder sowas, dann klappt's vielleicht auch mit dem Update. Tut mir leid, dass ich das Google sagen muss, aber ja, könnte man vielleicht mal in Betracht ziehen. Ja, oder vielleicht, weiß nicht, vielleicht haben die Angst vor den Produkten, dass das totaler Mist ist und das nicht funktioniert. Dann kriegen sie erstmal nur so ein paar und dann kriegt's der Rest, wenn es bei den paar funktioniert hat oder so. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall äußerst frustrierend und das finde ich, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Was auch nicht gut ist und was viele noch schlimmer aufgeregt hat und wo Google auch sich, ja, vielleicht zumindest bei den Power-Usern so ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat, war mit dem Update bei 4 auf 4.2.2. Während ich jetzt eigentlich da zuerst mal nichts Negatives finden konnte, ja, im Gegenteil, okay, man hat jetzt wenigstens mal auf dem Lockscreen transparente Leisten auch beim Nexus 4. Danke. Ja, das heißt also, es geht auf dem Nexus 4. Natürlich geht's, weil auch HoloLauncher das ohne Probleme macht. Aber der Launcher selbst ist natürlich immer noch nicht mit transparenten Leisten oben und unten ausgestattet. Ich weiß nicht, Google kein Bock mehr oder was? Okay, egal. Gut, was soll's. Auf jeden Fall fand ich erstmal gut im Update. Verbesserung. Nur dann kam eben raus, AppOps funktioniert nicht mehr. AppOps wurde einfach so gestrichen, ja, entfernt, rausgemacht und damit so die Free Software Foundation. Muss man sich jetzt entscheiden, macht man das Update und riskiert da einen Sicherheitsleck, ja, das heißt Security, ne? weil bei dem 4.2.2 sind ja auch wichtige Security Updates drin, oder man entscheidet sich für die Privatsphäre, ja, und updatet nicht und dann kann man nämlich AppOps noch benutzen. Also das finde ich äußerst ärgerlich und die Power-User, denen hat das die Zornesröte ins Gesicht getrieben. Ich selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, hab's nicht genutzt, weil ich eigentlich nur vertrauenswürdige Apps installiere. Zumindest von Apps, denen ich glaube, dass sie vertrauenswürdig sind. Das ist ja heutzutage immer so eine Sache. Ja? Also die Anzahl der Apps aus den USA, die ich installiere, die sind also auf nahezu null gesunken. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass die dann vertrauenswürdig sind. Ja, im Gegenteil vielleicht sogar. Ich weiß nicht. ich vertraue zum Beispiel dem Chatline Xabba. Ja? Gut, kann ich auch vertrauen, weil ich OTR-Verschlüsselung benutze, aber trotzdem, ja. Das heißt ja noch lange nicht, dass das vertrauenswürdiger ist als Hangouts. Ja. Egal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schreibt halt hier die Electronic Frontier Foundation, jetzt hat einen Fehler gemacht. Electronic Frontier Foundation, ja. Schreibt dann eben so, jetzt müssen sich die Benutzer entscheiden, Security or Privacy. Ja, und ich finde, das ist schon ziemlich bedenklich. Warum macht man sowas? Es wäre eine Funktion gewesen, die eigentlich nie für die Öffentlichkeit gedacht war, sondern eigentlich nur für Entwickler. Ja, da muss ich aber sagen, was soll denn der Mist? Ja, dann entweder auch für die Öffentlichkeit hier freigeben oder dann eben freischalten, wenn man eben sich registriert hat als Entwickler. Das geht ja ganz einfach. Man geht in die Versionsnummer, in die Versionsnummer vom Handy ganz unten, drückt da ein paar Mal drauf und dann wird da Entwicklermodus aktiviert. So, und dann sollte auf App-Ops funktionieren. Nein, funktioniert nicht. Mies, ganz mies. Ja, gibt man eine Funktion raus, die nützlich ist, wo das auch wichtig ist für die Privatsphäre, dann kann man die nicht mehr einfach wieder so zurücknehmen. Das gehört sich nicht, ja. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Ganz einfach, so sieht das aus. Ja, also Google schon wieder ein Rüffel. Ich weiß nicht, in letzter Zeit häuft sich das. Da bin ich also schon, muss sagen, jetzt einigermaßen beunruhigt. Das Gmail-Update auf 4.7 hingegen, das war mal wieder okay, neues Design. Ich kann euch da nicht mehr so viel zu sagen, weil ich Google Mail nicht mehr benutze. Ich habe K9 Mail jetzt installiert und bin damit sehr, sehr zufrieden. Die Version 4.7 schreiben sehr viele, sieht optisch sehr, sehr gut aus. Was auf jeden Fall gut ist, gelungen ist, die Bilder, die bei den Posts eingeblendet werden, ja, die laufen jetzt über einen Proxy-Server. Das bedeutet, man sieht nicht mehr das Bild direkt von demjenigen, der das Bild hier anzeigt, beispielsweise ein Newsletter von IKEA, ja. Dann sieht man nicht mehr die Bilder direkt von einem Server von IKEA, sondern man sieht nur noch die Bilder auf dem Proxy-Server von Google, ja. Bevor jetzt einige schreien, um Himmels Willen, nein, Google tut jetzt alle Bilder, die ich per E-Mail bekomme, speichern bei sich und Datenschutz, nein, nein, nein, ausnahmsweise ist das, finde ich mal, was Gutes, denn somit kann der Absender nicht mehr zurückverfolgen, wer und wann und mit welcher IP-Adresse diese Bilder aufgerufen werden. Das geht nämlich tatsächlich, wenn das nicht über so einen Proxy läuft. Ja, das heißt, da gibt's auch gewaltige Tricks, die angewendet werden können, um eben zum Beispiel die aktuelle IP-Adresse von jemandem zu sehen, der gerade diese E-Mail liest. Ja. Und das halte ich für wesentlich bedenklicher. Deswegen ist diese Zwischenschaltung von Proxy, und deswegen wurde es auch gemacht, wichtig gegen Scam-Mails, ja, die eben versuchen, hier wiederum an Verbindungsdaten zu kommen, etc. Ja. Und es ist auch aus dem Grund interessant, man kriegt eine Spam-Nachricht geschickt, ja, und wenn der Spam-Filter die durchlässt und man öffnet die, ja, und lädt die Bilder, spätestens wenn man die Bilder einlädt, dann weiß das Gegenüber, denn die Spam-Nachricht verschickt hat, diese E-Mail-Adresse ist korrekt. Ihr kennt vielleicht noch die Warnung, wenn eine ganz ominöse Spam-Nachricht kommt, nicht unten auf Unsubscribe, ja, gehen, also das Abo von dieser Nachricht beenden, nicht machen, ja, sonst bestätigt ihr quasi dem Spammer, diese E-Mail-Adresse gibt es tatsächlich und ist aktiv. Dann kriegt ihr noch mehr Spam, das kann ich euch sagen. Und genau das kann nämlich auch passieren, nur wenn ihr die Nachricht anschaut. Das ist wirklich ganz, ganz übel. Und dass das eben nicht mehr passiert, da hat Google dann gesagt, ja, wir machen das so. Und damit kann der Spammer euch mal hinten rumheben. Ne? Gut, ja. Optimal. Sind noch ein paar andere kleine Updates reingekommen. Schaut euch mal an. Also da ist das mal wieder ein Update für die Leute, die Gmail benutzen, also die App benutzen. Ist das auf jeden Fall ein lohnendes Update wieder. So, Android 4.2.2 wird verteilt. Eben habe ich schon mal davon gesprochen, von diesem Update. Ist jetzt, mittlerweile dürfte es eigentlich jeder haben, der es auch bekommt. auf dem Nexus 4 beispielsweise, Nexus 5, Nexus 7 Modellen dürfte eigentlich überall eingeschlagen haben, weil ich bin sowieso immer der Letzte gefühlt, der das Update bekommt, ja. Pff, naja. Und wie gesagt, da sind auch einige Sicherheitsupdates eingeführt worden. Dann, die Versionsnummer 4.4.1 ist bei mir komplett übersprungen worden. Deswegen kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was jetzt schon von 4.4.1 geupdatet wurde. Aber auf jeden Fall ist zum Beispiel jetzt, wie gesagt, die obere und untere Leiste beim Lockscreen jetzt transparent, auch beim Nexus 4. Ja. Und es sind auch einige andere Kleinigkeiten geändert worden. Ich finde es echt schade auch, dass es kein richtiges Changelog gibt bei diesen Updates. Naja, okay. Den Massenmarkt wird es wahrscheinlich nicht so interessieren, was jetzt da großartig anders ist. Ne? Die Leute kriegen höchstens die Krise, wenn sie das Handy anschalten und es sieht anders aus. Ja, dann wollen sie wieder das Alte haben. Es ist so schlimm. Ja. So, schön ist, dass dieses Update praktisch umgehend für das LG G-Pad 8.3 verfügbar ist. Ja, dieses Google Experience Tablet, ja, hat ja auch für vorher gesagt, in der Community News sage ich darüber noch was genaueres. Auf jeden Fall kam jetzt tatsächlich ganz schnell dieses Update 4.4.2 auch 4.2. Ich krieg das immer hin, ja, mit diesen verdammten Versionsnummern, ja. Das gibt's doch nicht. 4.4.2 heißt natürlich. Oh, Mann. Ja, dieses Update wird auch gleich an das LG 8.3 ausgeliefert. Super, muss ich sagen. Ja, LG, ganz großes Plus. Irre. Geht ja schneller als bei den Nexus-Geräten fast. Und ja, das heißt, dieses Tablet ist schon mal, was Updates betrifft, hat es schon mal einen guten Start gehabt, ja. Die SwiftKey Beta, die kommt mit der Integration von Emojis. Ja, wer die original Android-Tastatur benutzt, der weiß ja, dass sich jetzt hier die Emojis direkt eingenistet haben in die Tastatur. Das kann man lieben und hassen. Also ich habe mich immer noch nicht so dran gewöhnt, aber naja, okay, was soll's. Wird schon. SwiftKey benutzen auch viele und da hat man jetzt eben noch das Problem mit den Emojis, dass die eben jetzt noch nicht so wirklich integriert sind. Außerdem gab es sowieso immer Probleme mit verschiedenen Chat-Programmen, ja, Chat-Apps. Das sind ja nie die gleichen und alles Riesenmist eigentlich mit den ganzen Emojis. Aber jetzt hat SwiftKey hier mal ein bisschen dran rumgebastelt und hat mehr als 500 Emojis integriert in die Tastatur, so dass man hoffen kann, dass da vielleicht jetzt das besser klappt als vorher. Wie gesagt, ist noch eine Beta-Version, aber Emojis sind sehr wichtig, auch wenn manche jetzt die Nase rümpfen werden, aber Emojis ist ein ganz großer Bestandteil. Ich merke das auch immer wieder. Das einzige Negative an Xabber sind die total schwachen Emojis, ja. Da gibt's nur ein paar, nur eine Handvoll und da ist auch der Standard als manchmal ziemlich fraglich, ja. Das ärgert mich also wirklich schon öfters und da würde ich mir auch wünschen, dass da was getan wird. Aber für viele sind Emojis noch wichtiger und sogar manchmal ausschlaggebend, für welche Chat-Software man sich entscheidet. Ja. Habe ich schon öfters gehört. Ja, aber die und die App hat aber bessere Emojis. Ja. Gut. Ja. Aber hier auf keinen Fall falsch, dass hier jetzt SwiftKey da auch ein Augenmerk drauf legt. Wenn die Vollversion da ist, würde ich sicher schon mal ausprobieren. Beta ist mir jetzt zu stressig, das zu installieren. Muss ja auch so funktionieren. Gerade bei einer Tastatur ist Sicherheit doch eher erste Stelle. Ja. Ich habe momentan wieder die Original-Android-Tastatur, wobei manche Vorschläge, die Tastatur bringt, vor allem wenn es auf Deutsch stellt, ist also unter ferner liefen. Ja. Pff, man lernt es auch nicht. Offenbar kann die Tastatur nicht dazu lernen. Ja. Hm. Naja. Google Keyboard, ja, kommt auch jetzt langsam mal in die Puschen, was Themes anbetrifft. Es wird wohl bald eine neue Version geben. Dreimal dürft ihr raten, wer diese neue Version noch nicht hat. Ja, genau, ich. Geht aber wohl dann auch in, oder geht in die Richtung mit Themes. Das bedeutet, man hat jetzt die Möglichkeit, neben dem grauen, wirklich ehrlich ziemlich langweiligen Theme auch ein blaues auszuwählen. Also wenigstens mal ein zusätzliches Theme. Ich hoffe, dass da noch mehr kommen bald. Weil dieses Grau in Grau, manchmal denke ich jetzt wirklich, bin ich in der Hippie-Zeit hängen geblieben oder sind das alles nur Spießer, die so eine graue Tastatur machen? Das ist ja furchtbar. Da kriegt man eine Krise, wenn man das sieht. Naja, auf jeden Fall, boom, da haben wir's. Es kommt langsam was in Bewegung bei Google mit den Themes. Und wenn ich irgendwann mal noch das Update bekomme für diese Tastatur, dann bin ich auch zufrieden. Ja. aber das wird, so wie ich dies einschätze, dann noch Ewigkeiten dauern. nein. Ja, das Lustige ist, das wird man halt immer im Play Store angezeigt, ja. Das Original Keyboard. Ey, Google, ne? Was ist denn los? Was geht? Roboter von Google, Roboter, genau. So, was haben Roboter von Google jetzt mit Android zu tun? Ich bin ehrlich, ich könnte jetzt eher irgend so ein Konstrukt aufmalen, ja, dass man ja dann vielleicht Roboterfunktionen mit Android-Handys steuern könnte und so. Aber das mache ich nicht. Das ist einfach zu weit an den Haaren herbeigezogen. Nein, die einzige Verbindung, die das Thema zu Android hat, ist, weil der Vater von Android, nämlich Andy Rubin, ja, eben ein Roboter-Fan ist. Ach was, ne? Bei Android hätte man das ja fast nicht können denken, ja, dass das so ist. Ja, ein Android, ein Logo. Ja, aber er hat ja quasi die Android-Entwicklung verlassen, sozusagen. Übrigens habe ich das Gefühl, dass es seitdem ziemlich steil bergab geht mit der Android, mit der User-Freundlichkeit von Android, ja, gerade was Updates und so weiter betrifft, oder Open-Source-Geschichten. Aber auf jeden Fall hat er jetzt bei Google ja ein anderes Projekt, ein sogenannter Moonshot, das heißt, ein Projekt, das so verrückt ist, dass man eigentlich noch gar nicht sagen kann, ob das jemals was wird, was erfolgreich ist, oder ob das mit Sang und Klang in den Untergang des Projektes führt, ja. Naja, und hier sind wir bei den Robotern. Ich habe schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier beim Ancast oder bei der Rios One-Sicht war. Aber auf jeden Fall Andy Rubin jetzt hier voll und ganz involviert mit diesem Projekt. Und da hat Google jetzt Boston Dynamics gekauft, ja. Einer der größten Entwickler von, naja, sagen wir mal, humanoiden Robotern. Ist das zu viel gesagt schon, ja? Sagen wir mal, humanoid, okay, ist vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen, obwohl dieser Batman, ja, so nennt er sich, könnte man schon fast als humanoider Roboter bezeichnen, ja? Wenn der einen Schutzanzug anhat und stillsteht, dann denkt man nicht mehr, dass das ein Roboter ist, klar, ja? Gut, beim Laufen, es ist schon noch ein bisschen gruselig, aber naja, Respekt einflößen. Also wenn so ein Soldat in diesem Schritt auf mich zukäme, dann wäre ich aber ganz lieb und brav. Ja? auf jeden Fall ist es ein großer Kauf. Und das bedeutet auch, dass es bei diesem Moonshot Google ziemlich ernst ist. Das ist wirklich versuchen, ja, hier was zu bewegen auf der Android, Entschuldigung, auf der Roboterschiene, ja. Und wer weiß, vielleicht ist das nächste Projekt, das uns eben Robotertechnik ins Haus bringt, endlich mal. vernünftig auch richtig zu benutzen, ja? Wo sind denn die Roboter aus den Science-Fiction-Filmen, die bei uns den Haushalt schmeißen, ja? Die könnten schon längst funktionieren, wenn eben so eine Firma wie Google sich dahinter klemmt und mit der Kraft und mit der Innovationsfreudigkeit, die sie haben, hier sowas versucht auf die Beine zu stellen. Ich meine, das selbstfahrende Auto ist in einigen Bundesstaaten bereits Realität in den USA, ja. Und jetzt fangen alle Hersteller an, daran zu denken, in den nächsten 10 Jahren ebenfalls Autos herzustellen, die alleine fahren können, wo der Fahrer quasi nur noch zur Überwachung im Auto sitzt, ja, und dann auch mal gemütlich zur Arbeit hin und zurück und ohne sich dann Stress zu geben und vielleicht sogar noch sicherer fährt. Und das war auch so ein verrücktes Projekt, wo alle gesagt haben am Anfang, das selbstfahrende Auto, klar, niemals wird es geben. Und es gibt es, ja, es gibt es, ganz einfach. Und hier könnte man genauso jetzt argumentieren, hier, das ist der Anfang vielleicht von dem universellen Hausroboter, den die utopischen Autoren von vielen Science-Fiction-Romanen und Filmen schon uns vor vielen Jahrzehnten gezeigt haben, ja, dass man eben hier einen Roboter wirklich im Haushalt benutzen kann, ja. Wer weiß, das hier ist der Anfang und sicherlich noch ein Anfang, an den man sich noch zurückerinnern wird, ja. Oder vielleicht ist es auch etwas, wo man sich zurückerinnern wird als größter Flop in der Geschichte der Technik-Szene, ja. Könnte sein, könnte sein. Das Nexus 5, ja, wer das reparieren will, der braucht starke Nerven. Ja. Nicht, weil jetzt das irgendwie was Negatives ist am Nexus 5, sondern für das Video, das man sich da anschaut. Ja, also wer es auseinandernehmen will, um mal alles zu gucken, beziehungsweise um eben was zu reparieren, ja, der kann hier das Video sich angucken. Ich habe das verlinkt, den Artikel. Nur, wie gesagt, da braucht man starke Nerven. Also so ein armes Android-Gerät so zu demontieren, boah, da würde ich wirklich schwitzen. Und naja, also das Video hilft einem zwar, das dann auch wieder richtig zusammenzusetzen, aber ich also irgendwo kriege ich kalte Finger, wenn ich dran denke, dass ich mein Nexus 5 so auseinandernehmen würde und dann hier komplett in Einzelteile vor mir liegen habe. Das wäre also, ich weiß nicht, nee, das ist nix für meine Nerven, glaube ich, ja. Da werde ich ganz ungeduldig. Kribbelig werde ich da. Ja. Das LG GX 5,5 Zoll. Ja, genau, richtig. LG bringt ein neues Gerät raus, ein neues Phablet, könnte man schon sagen, ja, mit 5,5 Zoll Display. Leider nur ein Snapdragon 600 Prozessor drin, aber naja, gut, es gibt Schlimmeres, ja. 2 GB Hauptspeicher, auch das ist ja ganz gut eigentlich, kann man sich nicht beschweren. 13 Megapixel Kamera hinten, 2,1 Megapixel Frontfacing Kamera, 3140 mAh Batterie, das ist doch optimal, ja. Ja, was soll man so sagen, sicherlich auch wieder ein Top-Gerät. Das Einzige, was negativ hier aufgefallen ist, dass hier LG wieder Hardware-Knöpfe verbaut. Und das finde ich absolut überholt. Ende Gelände. Das geht gar nicht mehr. Also Hardware-Knöpfe geht gar nicht mehr. Meiner Meinung nach. Es gibt sicherlich viele Leute, die das wollen. Und LG hat offenbar auch Gründe, warum sie das machen. Ja. Schon würden sie es nicht machen, aber für mich unvorstellbar, ein Gerät mit Hardware-Buttons unten noch zu holen. Und selbst wenn es nur einer ist, ja, oder vielleicht gerade wenn es nur einer ist. Nein, also ich kann es nicht gut heißen, ja. Und das ist auch schockierend und es läuft übrigens genau den Bestrebungen, die Google bei Android jetzt schon seit geraumer Zeit angehen, ja, zuwider, nämlich weg mit den Hardware-Buttons. Und damit wird man am Schluss eben, hat man wieder unten einen Hardware-Button und Gleichzeitig werden oben dann nochmal die Leiste eingeblendet mit den Software-Buttons, damit eben die Software, damit eben andere Apps auch richtig funktionieren. Und da hat man nämlich einen beträchtlichen Teil vom Bildschirm schon komplett weg, also vom Gehäuse her. Das Gehäuse wird also größer bei kleineren Bildschirmen, ja, und der Bildschirm wird ebenfalls noch kleiner eben durch die eingeblendete Zeile. Also finde ich überhaupt nicht so prickelnd. Ja, ganz, ganz klar. Schade. So, und Maestro macht jetzt noch groß Werbung für eine Kreditkarte. Ja, bezahlen mit dem Handy. Es entpuppt sich aber, naja, als eigentlich normale Prepaid-Kreditkarte mit eben ein paar besonderen Optionen. Aber immerhin, warum auch nicht, ja. Auf giga.de habe ich das gesehen zuerst. Das nennt sich M-Pass und das macht das Bezahlen per Kreditkarte, Sofortüberweisung und so weiter mobil möglich, aber auch in der realen Welt kann man damit bezahlen. Ja. Auch mit Handys, die zum Beispiel kein NFC haben, da ist es ein Aufkleber. Das wird also hinten ans, kann man zum Beispiel ans Handy hinten draufkleben und damit kann man dann auch an diesen NFC-Spots bezahlen. Gibt allerdings noch nicht so viele, ja. Aber trotzdem, es wird gehen. Mit diesem Sticker, das ist sozusagen die Low-Tech-Version für eine High-Tech-Anwendung. Ja. Das heißt, ursprünglich hat man ja mal gedacht, ja, man könnte mit den Handys einen NFC-Chip drin und dann eben zahlen. Das ist, ja, ob ihr es glaubt oder nicht, da haben alle möglichen Banken quergeschossen, dann haben die Netzbetreiber quergeschossen und die Geschäfte auch noch. Und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir einen Aufkleber drauf und NFC-Chip drin ist und schon waren alle zufrieden. Ja. Na toll, ne? So geht das. Ne? Scheiß Lizenzen. Entschuldigung, habe ich das gesagt? Ja. Ne? Damit kann man dann eben einkaufen und man kann eben auch, und das wird bestimmt die Hauptanwendung sein, online zahlen damit, beispielsweise im Play Store und so weiter. Man kann sogar ganz normale Kreditkarte angeben, ja, Mastercard-Kreditkarte und schon kann man damit eben zahlen, ja. Nicht nur beim Play Store, sondern eben eigentlich überall, wo Kreditkarten angenommen werden im Online-Handel. Und das ist also eine gute Sache. Aber wie gesagt, eigentlich ist es nichts anderes als eine Prepaid-Kreditkarte, wo man noch einen NFC-Sticker eben kriegt. Ja, gut, diese Zusatzfunktion, wer es denn unbedingt so haben will. Die Prepaid-Kreditkarten hatte ich ja schon mal erwähnt, ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, weil es immer noch viele Stellen gibt, wo man eben nur mit Karte online zahlen kann, mit Kreditkarte. Und da sind eben die Prepaid-Kreditkarten für alle eine Alternative, weil man eben da ein Aufladekonto hat. Somit können die auch alle bekommen und auch Leute, die jetzt Angst haben, oftmals zu Recht, ja, dass man dann zu viel Geld mit der Kreditkarte ausgibt. Es ist einfach zu verlockend, ja, plus eben auch noch die Zinsen und so, kann man eben mit dieser Guthabenkarte arbeiten. Die ist hier auch sogar kostenlos, ja, und das ist etwas, was neu ist, ja, beziehungsweise was wirklich anders ist und was für die M-Pass spricht, nämlich, dass es kostenlos ist. Also eine Prepaid-Kreditkarte kann schon mal so 40 Euro Jahresgebühr kosten. Ja. Das sind schon ziemlich viele Android-Apps, die man dafür bekommen könnte. So, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Und zwar kam da eine Frage vom Lukas, was denn ein Nexus 4, was ich denn kaufen soll, ein Nexus 4 oder Moto G? Ja, lese ganz einfach mal vor. Hey Rio, soll ich mir ein Moto G 16 GB oder ein Nexus 4 16 GB gebraucht bei eBay kaufen? War begeistert von Quad-Core, aber nur 1 GB RAM beim Moto G. PS, komme jetzt vom Wildfire S mit Custom ROM, das sturzbedingt den Geist aufgegeben hat. Also, ich habe dann eine Empfehlung abgegeben, und zwar eine klare. Hallo Lukas, also ich würde auf jeden Fall das Nexus 4 nehmen, obwohl etwas älter als das Moto G hat es technisch die Nase weit vorne. 2 GB Hauptspeicher hilft uns sehr bei dem momentanen Update MB-Wahn, ja, den Google aufführt, habe ich vorhin auch schon mal angesprochen. Ja. Warum sollte man für das gleiche Geld ein schlechteres Phone kaufen, außer es ist eine Designfrage. Ja, und das ist auch tatsächlich der Grund. Ja, ich habe auch gesehen, Lukas, du hast dich ja fürs Nexus 4 entschieden. Ich finde, es ist die richtige Entscheidung, ja, weil es eben technisch vor dem Moto G auch rangiert. Ja. Der Hype momentan, ganz ehrlich, der Hype momentan, den ich in gerade bei den englischsprachigen News-Seiten sehe, ist meistens deswegen begründet, weil Motorola eine amerikanische Firma ist und die patriotische Trommel ist da schon ziemlich heftig in Bewegung gesetzt worden. Ja. Das amerikanische Phone, ja, wenn das keine Rolle spielt, der sollte vielleicht lieber nach den technischen Daten schauen, da ist eben das Nexus 4 weitaus besser. Außerdem, gerade was Custom ROMs und so weiter betrifft, also wenn du auf der Schiene fährst, ist das Nexus natürlich nochmal eine Ecke besser, weil es eben grundsätzlich eigentlich, wenn man so will, von Google da wenig Steine in den Weg gelegt wird, um das eben zu managen damit, ja, mit den Custom ROMs und so weiter. Und da wird es sicherlich auch vieles wieder dafür geben. Man sieht ja, es gibt ja sogar schon eine Ubuntu-Version jetzt für das Nexus 4. Aber eben nur für das Nexus 4, nicht für das Nexus, Moto G. Ja. Und die meisten alternativen Geschichten werden auch erstmal für die offiziellen Modelle kommen. Das sind eben die Nexus-Geräte. Also, finde eine gute Entscheidung und vielleicht kannst du ja mal, wenn du das hast, kannst du mal vielleicht noch kurze Notiz bringen, ob du da auch dann mit zufrieden bist. Dann haben wir noch das, was ich eben schon mal angesprochen habe, Sony Set Ultra, ja, und das LG G-Pad 8.3. Ja. Das, so schreibt der Stefan, kommt nämlich tatsächlich in der Google Play Edition, ja. Das ist eine wahnsinnige Geschichte, gerade bei dem Sony Z Ultra, also das LG G-Pad 8.3. Es ist ja generell dann dieses Google Experience, ja, also das heißt nicht ganz wie das Nexus, aber die Google Play Edition eben fast so, ja, wie das Nexus. Und man sieht, das Update kam auch ziemlich schnell beim 8.3 auf das 4.4.2 Android. Aber dass Sony mit dem Xperia Z Ultra jetzt auch dieses auf dieses Google Play Edition da springt, das ist fantastisch, finde ich. Das war eigentlich der einzige Grund, bei dem Gerät eben noch so kurz zu stoppen und zu sagen, na, soll ich das wirklich holen? Das ist ja, die Sony-Oberfläche sieht zwar gut aus und ist fast wie das Stock-Android, aber naja, das ist schon ein Haufen Crapware und ein bisschen ist es doch anders. Und, ja. Und das ist so das letzte Fünkchen, wo man dann sagt, okay, Stock-Android drauf, genial, hol ich. Ja, will ich. Perfekt, super. Also besser kann es gar nicht laufen da für das Z Ultra, außer dem Preis, 650 US-Dollar, ist natürlich ein ganz schöner Pappenstiel, ja. Und was soll ich dazu sagen, ja? Also das ist bei dem Preis muss man sich halt schon überlegen, ob das Handy dann auch tatsächlich gut ist, ja, gut ist es auf jeden Fall. Der Markus hat ja darüber auch schon was gesagt. Ich glaube, vor 2 oder 3 Folgen hat er gesagt. Darüber hat es mal getestet. Ihm war es ein bisschen zu groß. Mir würde die Größe jetzt wirklich nichts ausmachen, aber ich finde es gut, dass man eben jetzt die Möglichkeit hat, das Ganze auch mit in Anführungszeichen richtigen Android zu bekommen. Und dann gibt es noch eine Zusendung vom Stefan. Play Store soll eine breiter gefächerte Spielekategorie bekommen ab Februar 2014. Ich kann noch nicht ganz so vorstellen, was darunter zu verstehen ist. Es soll offenbar mehr Unterkategorien geben. Ja? So dass eben eine bessere Unterteilung stattfindet. Vielleicht sollten die auch eine Rubrik einführen, Spiele, die die Welt nicht braucht, oder hätte ich besser nicht runtergeladen. Ja, weil da gibt es doch einige. Aber trotzdem ist die weitere Aufschlüsselung vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und es lässt auch hoffen, dass hier dann auch mehr Entwickler angesprochen werden, die eben andere Spielekonzepte auf die Beine stellen für Android. Ja, man darf ja mal noch ein bisschen fantasieren, dass vielleicht so eine Aufstellung von neuen Kategorien auch dazu führen wird, die Entwickler zu animieren. Ja, darf man ja noch dran glauben. Manche glauben ja auch noch an den Weihnachtsmann. So, dann App der Woche, Leute. Bevor der Uncast zu Ende ist, hat's bei mir diesmal Fishdom Spooky HD Vollversion gemacht. Ja, die gibt's im Play Store für schlappe 3,68 €. Was ist das? Ein Puzzle Game, ja? Ja, wo man wieder so Steine, diesmal in Form von Krabben, Muscheln, Geistern und anderen Getier in eine Reihe bringen muss, mehr als drei, erkennt ihr schon, dann gehen die weg, oh schön, ja, wunderbar, innovatives Spielkonzept, aber halt, das eigentliche Ziel ist, hier eure Aquarien zu verwalten, ja, neue Items zu kaufen, um damit eben das Aquarium designerisch aufzufüllen oder neue Fische, und da das die Spooky HD Version ist, natürlich auch noch entsprechend mit ja, Skelettfischen auch mal, ja, und gruseligen Gestalten als Deko im Aquarium. Also das ist das Hauptziel, macht euer Aquarium, aber um euch die Sachen holen zu können, braucht ihr Ingame Geld, ja. Keine Angst, es ist kein Freemium in dem Sinne, ja, sondern ihr erspielt Geld, indem ihr hier mit dem Puzzle möglichst intelligent viel Reaktionen erzeugt, ja, und dann verdient ihr damit Geld, indem ihr wieder Items kaufen könnt, etc. Und das ist das eigentlich Interessante, dass es mal so ein neuer Grund gibt, warum man überhaupt so ein Puzzler spielen soll. Ansonsten muss ich sagen, es ist technisch das Spiel auch gut umgesetzt. Es gibt sehr viele Varianten dieses Puzzle Games. Ja, auch im Laufe des Spiels ändern die sich da ziemlich stark. Und die Level haben es manchmal in sich. Ja, Ziel ist es übrigens nicht, jetzt alle Steine wegzumachen oder so, sondern es sind so goldumrandete Symbole, und eigentlich müssen nur die weggemacht werden. Wenn ihr das intelligent macht, kriegt ihr mehr Geld, als wenn ihr die einfach nur stupide da wegmacht. Ja. Und deswegen muss ich schon sagen, ist es wert, trotzdem, dass es das glaube ich, das 10.000ste Puzzle-Game ist, das auf diesem dreifach Gleich System da funktioniert, ja, aber das macht dann doch noch Spaß, und man will sein Aquarium wirklich dann ausstatten können. Das ist wirklich ein schöner Reiz. Wer auf sowas steht mit den Aquarien, der wird hier ganz tolle Sachen bekommen. Also von Kraken über Halloween-Kürbisköpfe, Grabsteine und andere gruselige Sachen kann man da alles machen. Und wie gesagt, neue Fische kaufen. Aber dafür muss man harte Puzzles lösen. Ja. Also ich habe mich jetzt hier oft bezogen auf das Fishdom Spooky HD, die Vollversion, 3,68 €. Es gibt auch eine kostenlose Version, da könnt ihr zumindest mal reinschnuppern. Ehrlich gesagt, die Unterschiede sagen mir jetzt hier nicht hundertprozentig was. Also es ist nicht aufgelistet, was da jetzt im Endeffekt der Unterschied ist. Ja, allerdings wird's da wohl, weil hier heißt try it free, then unlock the full adventure from within the game. Also es heißt, man kann wohl hier begrenzt spielen, und wenn man das dann komplett erleben will, das Game, dann kann man es sogar im Spiel dann freischalten lassen. Ja. Also zum Reinschnuppern ist die kostenlose Version aber sicherlich gut. Und ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich hier nochmal diesen 10.000. 3-Match-Puzzler da euch als App der Woche präsentiere, aber ich denke, das Spiel hat's verdient. Sieht auch wirklich sehr, sehr süß und schön aus. Grafik gut, Umsetzung gut, Spielmechanik gut. Eigentlich sehr gut. Und deswegen App der Woche. Und Leute, das war's wieder für heute vom Handcast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder einfach Themenvorschläge, dann her damit auf Google Plus Handcast Community. Da könnt ihr das schreiben, posten. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@zenetcast.com, ryo@zenetcast.com. Auf der Seite bekommt ihr auch einen GBG-Key, mit dem ihr mir eine verschlüsselte E-Mail schicken könnt. Und die Seite ist uncast.zenetcast.com, uncast.zenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, zenetcasts.com mit S schon. Landet ihr irgendwo anders, da haben wir vielleicht noch abgemahnt, ja. Genau. Weiß man ja heute nie, was für ein Streamer gerade erwischt. Ne? Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!